Heiliger Geist, wir sind dir dankbar, dankbar, dankbar, dankbar. Überbitten und verstehen, überhaupt die Fähigkeit, es auszudrücken zu können, wie dankbar wir dir sind. Denn Geist Gottes, wir wissen, dass wenn du redest, dann ergibt es auch etwas. Wir wissen, dass wenn du wirkst, dann ist das Herz des Vaters immer ausgedrückt. Wir wissen, Heiliger Geist, dass wenn du dich offenbarst, dann ist es immer dem Herzen Jesus Christus gemäß. Und Geist Gottes, wir danken dir, das, was kein Ohr gehört hat und kein Auge gesehen hat, hast du geoffenbart denen, die du liebst. Und durch deinen Heiligen Geist hast du uns diese Dinge geoffenbart. Und Heiliger Geist, wir brauchen dringend noch mehr Verständnis, noch mehr Offenbarung, noch mehr Erkenntnis von allem dem, was Jesus getan hat und Jesus unter uns tut. Und darum bitten wir dich, Heiliger Geist, dass du in diesen heutigen Nachmittag, dass du uns Herzen gibst, die aufnehmen können, aber dass du dich ausdrückst auf eine Art und Weise, wie jeder von uns es ergreifen kann. Und Geist Gottes, wir wollen heute nichts Menschliches erleben, sondern wir wollen wirklich dich hören, dich fühlen, dich spüren, dich erleben und Jesus durch dich erkennen. Darum sagen wir dir, wir sehnen uns so sehr danach, dass du dich heute Nachmittag hier ausdrücken kannst. Wir sehnen uns so sehr danach, dass du heute hier Jesus verherrlichen kannst. Und wir haben ein tiefes Verlangen, Geist Gottes, ein tiefes, tiefes, tiefes Verlangen, dass ich heute Kanal sein kann, durch den du wirken kannst und fließen kannst und reden kannst. Und Heiliger Geist, für diesen Sinn, für diesen Zweck gebe ich mich dir ganz hin, ich liefere mich dir aus. Tu, was du willst, mach, was du machen willst, geh in welche Richtung du auch gehen willst. Solange du das getan hast, was du tun möchtest und Christus verherrlicht wird. Und das versprechen wir dir wie immer, dass wir Christus in allem, was wir tun, verherrlichen werden und niemals Menschen diesen Platz geben werden. Also Geist Gottes, fließ, wirk, red, sprich, tu, was du gerne tun möchtest. Und wir danken dir, dass du so vertrauenswürdig bist. Wir vertrauen dir, dass du das heute hier tun wirst. Amen. Wenn wir daran denken, was ist eigentlich Gemeinde und Gemeinde im neuen Bund und neuer Bund und Leib Christi. Ich habe hier in meinen Unterlagen folgende Aussage aufgeschrieben. Wir haben Gemeinde einen Ort gemacht mit einem Gebäude, wo man hingeht und wo es organisierte Programme gibt. Denk mal danach. Wir haben Gemeinde zu einem Ort gemacht, der ein Gebäude hat und wo man hingeht und organisierte Programme hat. Und wenn du sagst, nein, Rainer, das ist doch etwas überzogen, dann werde ich dir eine einfache Sache sagen. Denken im Grunde genommen fast alle Gemeinden dieser Welt, die du kennst, nimm das Gebäude weg und nimm das organisierte Programm weg und sag mir, was überbleibt. Denk an deine Gemeinde. Was bleibt über? Gebäude gibt es keins mehr, wo du hingehst, um dich zu treffen. Okay, nein, brauchen wir nicht, wir treffen uns in den Häusern. Okay, dann nimm mal die Liturgie heraus. Das organisierte Programm. Nichts ist organisiert, wer betet, nichts ist organisiert, wer Musik macht, nichts ist organisiert, wer mit der Gitarre spielt. Es gibt kein organisiertes Programm mehr. Was bleibt über? Nicht viel. Und genau hier müssen wir ansetzen. Denn wir haben Gemeinde zu etwas gemacht, was in Wirklichkeit weder im Sinne des Herrn ist, noch die Gemeinde war die ersten 100 Jahre. In Realität ist Gemeinde eine Gruppe von Menschen, ich lese es euch wortwörtlich aus meinen Unterlagen vor, dass ich da nichts falsch zitiere, denn ich möchte mich ja selbst nicht falsch zitieren. Wenn in Realität Gemeinde eine Gruppe von Menschen ist, die innigst miteinander verbunden sind, in vollkommener Liebe wandeln, wo Christus das Haupt ist und sich selbst durch sie ausdrücken kann. Wisst ihr, diese letzte Woche habe ich über Folgendes nachgedacht. Ich habe mit einem meiner geistlichen Söhne, der in Brüssel lebt, und den baten wir nach Paris zu kommen, damit er auch Clayton kennenlernt, und wir hatten einen Tag mit ihm in Paris verbracht. Und ich habe mit ihm zu reden begonnen über Gemeinde und was Gemeinde ist und so weiter. Und wisst ihr, ich habe über Folgendes nachgedacht. Wenn das einzige Gebot, eigentlich stimmt es ja nicht so, dass Jesus uns nur ein Gebot hinterlassen hat, einander zu lieben. Eigentlich hat uns ja zwei Gebote hinterlassen. Der erste Johannesbrief sagt, dass es zwei Gebote gibt für Christen. An ihn, den Sohn Gottes, zu glauben und zu lieben. Also beide sind Gebote im Neuen Bund. Aber lassen wir das Glauben mal raus, denn das haben wir eh. Aber denk mal, dass Jesus hat uns eine Sache hinterlassen, die den Leib Christi tatsächlich kennzeichnet. Und das ist, in vollkommener, göttlicher Agape-Liebe zu leben. Und ich habe zu unserem Sohn Rodrigo gesagt, ich habe gesagt, die Muslims, die sind bereit, für ihren Gott und ihren Glauben zu sterben. Und die Christen sind auch bereit, für ihren Glauben und für ihre Erkenntnis und für ihre Theologie ihren Bruder umzubringen. Und dann fragen wir uns, warum der Leib Christi nicht ein Leib ist, der sich ausdrücken kann. Dann fragen wir uns, warum die Welt nach wie vor in so einem Chaos ist. Denk einmal, ein fanatischer, radikaler Moslem denkt nicht zweimal. Er ist bereit, für Allah und seine Glaubensbrüder zu sterben. Ein amerikanischer Marinesoldat, der braucht nicht nachzudenken, ob er sein Leben für seinen Kameraden hinlegt. Und ein Christ, nicht nur, dass er nicht bereit ist, sein Leben für seinen Bruder hinzulegen. Und die Bibel sagt, dass wenn wir nicht bereit sind, für unseren Bruder zu sterben und sagen, dass wir Gott lieben, sind wir Lügner. Das kannst du nachlesen im 1. Johannes 4 und im 1. Johannes 3. Klipp und klar. Wer sagt, dass er Gott liebt, aber seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der ist ein Lügner. Und der 1. Johannes 3, Vers 16 sagt, die Liebe ist die, dass man bereit ist, sein Leben für den Bruder niederzulegen. Wir sind nicht nur nicht bereit, für unseren Bruder zu sterben, sondern noch ganz im Gegenteil, wenn unser Bruder nicht unserer Meinung ist, dann muss der sterben für uns, weil wir werden den zunichte machen. Wir würden zwar nicht ein Gewehr nehmen und es ihnen an den Kopf setzen und abdrücken, aber wir machen das halt über die sozialen Medien. Wir machen das halt im Klatsch und im Tratsch. Wir machen das halt, wo wir dann zusammensitzen und uns zusammentreffen. Wo wir dann ständig den anderen zerstören, weil er nicht unsere Kenntnis hat. Und wenn wir tatsächlich als Leib Christi im neuen Bund leben wollen und uns ausdrücken wollen, dann müssen wir einmal eins verstehen. Die DNA des Leibes Christi und die DNA des Leibes Christi im neuen Bund kann nur die DNA Jesus haben. Und die DNA Jesus ist, daran soll die ganze Welt erkennen, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Und wisst ihr, ich bin eigentlich schon seit Jahrzehnten überzeugt davon, dass das Evangelium nicht gepredigt werden darf, und ich lehre das auf unserer Schule auch, dass kein Christ das Recht hat, das Evangelium zu predigen, ohne in Begleitung von Zeichen und Wunder und Machttaten. Diese drei griechischen Worte werden unzählige Male verwendet im selben Satz, wenn es darum geht, um das Predigen des Evangeliums. Wir haben auch in Österreich, als wir das Evangelium gepredigt hatten, in diesen Städten, wo wir überall waren, da sind wir auf die Straße gegangen, haben für die Kranken gebetet, wir haben Heilungsveranstaltungen gemacht, das war für mich eigentlich schon immer schon klar. Ohne dem haben wir das Recht, nicht das Evangelium zu predigen. Aber wisst ihr, in den letzten Jahren ist mir eines bewusst geworden, wie der Apostel Paulus in Galater 5, Vers 6 sagt. Er sagt, darum zählt weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein irgendetwas, sondern der, was? Wer weiß diesen Vers? Sondern der durch die Liebe wirkende Glaube. Und wisst ihr, Glaube ist wichtig, aber wenn der Glaube nicht die Energie, die Antriebskraft, alles das, was ihr braucht, aus der wahren, vollkommenen, göttlichen Agape-Liebe hat, dann wird er am Ende des Tages auch versagen. Und die Gemeinde des neuen Bundes, die Gemeinde, die die DNA Jesus Christus hat, diese Gemeinde, die wird erkannt werden daran, dass sie es zum obersten Gebot gemacht hat, dass wir einander vollkommen lieben und Christus das Zentrum und das Haupt ist. Und hier möchte ich euch wiederum etwas sagen. Es ist so schwer für Christen zu ergreifen, wie soll Gemeinde eigentlich aussehen. Und ich werde euch sagen, warum es so schwer ist. Es ist so schwer, weil wir in etwa, und ich runde jetzt ein bisschen auf, weil wir in etwa 1700 Jahre kirchliche Tradition nicht loslassen wollen. Darum ist es so schwer. Schau mal an, was geschehen ist, die ganzen Jahrhunderte dadurch. In Wirklichkeit sind es ja mehr, in Wirklichkeit sind es ja fast 1900 Jahre. Aber zumindest gab es, also die ersten 100 Jahre war die Gemeinde nur wirklich dieser Leib, so wie der Herr ihn wollte und hat sich auch so ausgedrückt. Ab dem zweiten Jahrhundert war das alles dann schon sehr verwässert und sehr abgeschwächt. Aber da gab es noch Anzeichen eines wahren, sich ausdrückenden, funktionierenden Leibes Christi. Und ab nach ca. 300 Jahren war das dann ganz vorbei. Du kannst Kirchengeschichte studieren, war das vorbei. Und wisst ihr, was für mich das Schockierende war? Das Schockierende für mich war Folgendes, als ich mich mit diesem Thema sehr intensiv befasst habe. Dass auch die letzten 1700 Jahre, wo Gott immer wieder Männer verwendet hat und Männer und Frauen verwendet hat, um großartige, verloren gegangene Wahrheiten wieder zurückzubringen zur Gemeinde, nicht ein einziger von ihnen hat sich gewagt, diese rigorose Struktur, die Liturgie und die Hierarchie zu verändern. Martin Luther, dem wir sehr viel zu verdanken haben, was hat er gemacht? Der hat sogar aufgefordert, Glaubensbrüder zu ermorden, die sich gewagt haben, den Klerikalismus in Frage zu stellen. Mir hat der evangelische Pfarrer in die Augen geschaut, im Jahr 1985 in der Steiermark, in die Augen geschaut und hat gesagt, wehe, Sie wagen, diese Dinge zu predigen. Wir haben hier in dieser Stadt vor so und so vielen 100 Jahren, haben wir die Anabaptisten in der Mur ertränkt und darauf bin ich heute noch stolz. Darauf bin ich heute noch stolz. Und wisst ihr, auch Martin Luther, so großartig dieser Mann war und von Gott gebraucht wurde, du kannst durchschauen, die letzten 1700 Jahre, niemand hat sich, ich weiß nicht, ob sie es nicht gewagt haben oder nicht erkannt haben, aber niemand hat das in Frage gestellt, was in ihrem Verständnis Kirche oder Gemeinde ausmacht, nämlich Struktur und Hierarchie. Und im wahren Leib Christi findest du, dass Struktur nichts anderes, keinen anderen Zweck hat, als dem zu dienen, dass das Leben sich ausdrücken kann. Nicht dein Leben, sondern das Leben Jesus Christus. Daher gibt es keine Lehre über Struktur in der Gemeinde. Weißt du warum? Was ist die richtige Struktur? Es gibt keine richtige Struktur und keine falsche Struktur. Die Struktur hat einen ganz einfachen Zweck. Kann das Leben Jesus sich durch uns als Leib ausdrücken? Das ist die Frage. Wenn dafür eine Struktur notwendig ist, dass du ein riesiges Gebäude hast, dann schaff dir ein Gebäude an. Wenn dazu die Struktur nach notwendig ist, dass ihr viele kleine Häuser habt, dann schafft euch viele kleine Häuser an. Und wenn wir mal verstehen, dass wie die wahre Gemeinde, der wahre Leib Christi aussieht, hat nichts zu tun mit welchen Programmen wir haben, hat nichts zu tun mit was wir alles noch organisieren können, hat nichts zu tun mit wie toll wir die Leiterschaft umstrukturieren können, hat nichts mit irgendetwas zu tun, sondern nur mit einer ganz simplen Sache, wo Menschen so wandeln, wie Jesus uns gezeigt hat zu wandeln und einander so verbunden sind, wie Jesus es uns gezeigt hat, verbunden zu sein, indem er es vorgelebt hat mit seinen 12 Jüngern. So ist der Leib Christi. Und plötzlich merken wir, dass wir gar nicht mehr bedacht sind, wie groß die Anzahl der Menschen ist, sondern welche Art von Leben wir leben. Und darum, wenn immer Leute mich fragen, Reinhard, wie geht's jetzt weiter? Die denken immer sofort, Treffen, Größe, Programm, Organisation. Und die Frage ist in Wirklichkeit nicht, wie geht es weiter mit der Gemeinde, sondern die Frage ist eigentlich, wie können wir dasselbe alte System weiter haben, aber ein bisschen umgekrempelt haben, damit wir sagen können, wir sind jetzt ein wahrer Leib Christi. Und das geht eben nicht. Wir müssen verstehen, es ist gar nicht wichtig, wo du dich triffst, mit wem du dich triffst, wann du dich triffst. Alle diese Dinge, und das haben wir auch in der sogenannten Hausgemeinde wiederum zum Zentrum gemacht. Wir treffen uns in Häusern, wir sind eine wahre Gemeinde. Hör zu, wenn der Leib Christi Glieder sind, die miteinander in Verbindlichkeit innig verbunden sind und von Jesus den Impuls bekommen und keiner mehr an sich selbst denkt, sondern alle nur mehr einzig und allein Jesus nachfolgen wollen und niemals gegen das Wohl des Leibes handeln wollen, eine Frage habe ich an dich. Wenn ich jetzt um die Ecke runtergehe und dort unten ist ein DM, das weiß ich, weil ich da vorbeigefahren habe und meine Frau eine Gesichtscreme gekauft hat. Also ich weiß, der ist gleich da unten. Ich gehe jetzt zum DM rein und beim DM sehe ich, wie mein Bruder auch da zum DM reingeht. Und wir stehen da im Mittelgang und wir haben eine Viertelstunde Gemeinschaft, Plaudern, Herzlichkeit. Hat sich die Gemeinde soeben getroffen oder nicht? Ja oder nein? Seht ihr? Warum stellen wir uns noch Fragen, wie wir das wirklich leben können, wenn wir immer daran denken, wo können wir uns treffen, wie können wir uns strukturieren, wie können wir organisieren, aber leben wollen wir gar nicht. Weil wenn ich jetzt zum DM reingehe und ich habe noch was ich für alles vor und wie viele Termine habe ich noch und mein Bruder geht auch rein, der vielleicht gerade eine Not hat und leidet, die Wahrheit ist, dass, tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Und das ist eben das Grundproblem, was ich heute sehe am Leib Christi, dass das Ich noch nicht gestorben ist. Und das Ich lebt und das Ich blüht und das Ich gedeiht und ich will das Ich jetzt einfügen in einen neuen organischen Leib. Und im organischen Leib gibt es kein Ich mehr, da gibt es nur mehr ein Wirr. Alles ist eins. Denk mal an diese Aussage, die Paulus zu den Korinthern schreibt im 6. Kapitel. Da sagt er Folgendes. Wenn jemand dem Herrn angehört, so ist er ein Geist mit ihm. Das heißt, wenn ich und der Herr eins bin und diese Einheit gelebt werden muss, indem ich tatsächlich erkenne, dass ich nicht mehr der Chef meines Lebens bin, sondern er, und wenn du als Glied am Leib auch eins jetzt bist, weil wir am selben Leib zusammengefügt sind, plötzlich, egal wo wir uns wann treffen, kann das Ich nicht mehr leben. Plötzlich muss die größte Frage sein, wenn ich hineingehe zum DM und meinen Bruder sehe, Geist Gottes, möchtest du jetzt etwas meinem Bruder geben? Durch mich. Habe ich jetzt als Glied etwas, das dieses andere Glied des Leibes jetzt hier braucht? Aber wir leben ja gar nicht in dem Bewusstsein des Leibes. Wir leben ja die ganze Woche über leben in dem Bewusstsein, ich und mein Christenleben und ich und mein lieber Herr Jesus und ich und meine persönliche Beziehung und ich und mein neuer Bund. Ah, jetzt geht es schon viel besser. Wir leben so ich-konzentriert das ganze Leben und mit dieser Ich-konzentriertheit und Ich-fokussiertheit kommen wir einmal in der Woche zusammen und dann sagen wir entweder, es war sehr schön, weil es hat mir gut getan oder heute war es nicht so schön, weil heute hat es mir nicht so gut getan. Und dann sagen wir, lehr uns, wie die Gemeinde im neuen Bund aussieht. So sieht sie nicht aus. Ich sag dir was, solange du das, wo du dich, wann, mit wem triffst, zum Zentrum des Leibes Christi und der Gemeinde machst, wirst du niemals, niemals, niemals Gemeinde wahrhaftig erleben können. Und da müssen wir mal zu diesem simplen Lebensverständnis kommen, dass wenn ich Glied bin, am selben Leib, wie du es jetzt hier bist, dann heißt es, wie Paulus es so wunderschön sagt, wenn ich leide, leidest auch du. Wisst ihr, wir haben das so interpretiert. Ah, wenn einer unserer Geschwister leidet, sollen wir auch mitleiden. Das sagt Paulus nicht. Wenn du dir das im Urtext anschaust, im Griechischen, dann steht es im Griechischen so ausgedrückt, als eine simple Tatsache, dass in dem Augenblick, wo ein einziges Glied leidet, leidet der ganze Leib. Nicht, er soll mitleiden. Es ist keine Aufforderung zur Empathie. Absolut nicht. Die gibt es auf anderen Bibelstellen. Aber nicht im 1. Korinther 12. Im 1. Korinther 12 gibt es keine Aufforderung zur Empathie mit den Leidenden. In 1. Korinther 12, da stellt der Apostel Paulus eine Tatsache dar, in dem Augenblick, wo ein einziges Glied leidet, leidet der gesamte Leib. Denken wir einmal nur über diese Aussage nach. Spinn diesen Gedanken ein bisschen weiter. In den meisten Gemeinden, wie ich kenne, da können 50 Leute drin sitzen von 100, die leiden. Und die anderen 50 wissen gar nicht, wie beschissen es ihnen geht. Ist es nicht so? Und dann wollen wir Leib sein im neuen Bund. Und wisst ihr, warum wir das gar nicht wissen? Weil wir nicht ehrlich und aufrichtig vom Herz zu Herz verbunden sind. Ich sagte, wenn wir einen Herzensschrei haben, einen wahrhaftigen inneren Herzensschrei haben, ich will nicht mehr leben, wir müssen leben. Wisst ihr, mein Lieblings-Bibelvers von allen Bibelversen der Bibel ist Philipper Kapitel 1, Vers 21. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Aber die meisten von uns sagen leider, Christus ist mein Leben und sterben will ich noch nicht, ich bin noch zu jung. Wisst ihr, die letzten Jahre war ich sehr, sehr traurig, wie ich gehört habe, als ich begonnen habe, darüber zu predigen, über die Wiederkunft Jesu Christi, wie ich immer wieder Leute auf der ganzen Welt getroffen habe, die alle schreien, Maranatha, komm, Jesus, Maranatha, komm, Jesus, weil mir geht so beschissen. Maranatha, komm, Jesus, weil die Covid-Zeit halte ich nicht mehr aus. Maranatha, komm, Jesus, weil mich die Nachrichten einschauen, sind nur schlechte Nachrichten. Aber ich weiß nicht, ob ich über eine Person kenne, die sagt, es geht mir gut, alles, was ich habe, alles, was ich brauche, habe ich. Es ist mir noch nie in meinem Leben so gut gegangen wie heute, aber mein Herz schreit, komm, Herr Jesus, komm. Und das zeigt eben, dass wir gar nicht diese Beziehung mit Jesus haben, die wir eigentlich haben sollten. Und dadurch haben wir auch diese Beziehung nicht mit dem Leib, die wir haben sollen. Worum geht es im neuen Bund? Ich habe mir hier in meinen Unterlagen Folgendes herausgeschrieben, diese Dinge, die ich mir speziell für dieses Seminar zusammengearbeitet habe. Du kannst ganz einfach, wenn du den neuen Bund hernimmst, du kannst mit einfachen Worten sagen, im neuen Bund geht es um Jesus, geht es um Gott und geht es um den Menschen. So einfach ist es. Ohne Menschen gäbe es keinen neuen Bund. Für wen denn? Ohne Gott gäbe es keinen neuen Bund. Mit wem soll Jesus den Mund machen? Und ohne Jesus gibt es keinen neuen Bund. Für was einen neuen Bund, wenn du Jesus rausnimmst? Nimm Jesus raus aus dieser Rechnung, aus dieser Gleichung und der ganze neue Bund fällt auseinander. Und als ich das verstanden habe, als mir die Augen aufgegangen sind, dass im Grunde genommen kannst du den neuen Bund ganz simpel, wirklich simpel, simpel, simpel zu einem Punkt bringen. Es geht um Jesus Christus, es geht um Gott, und es geht um den Menschen. Um diese drei geht's. Und jetzt münzt das mal über auf den Leib Christi. Also der Leib Christi, die Gemeinde im neuen Bund. Wenn Jesus das Zentrum des neuen Bundes ist, und Jesaja sagt uns ja auch, du wurdest uns zum Bund gegeben. Das heißt, Jesus ist der neue Bund. Er ist der Bund, der uns gegeben wurde. Wenn im neuen Bund Jesus das Zentrale ist und die zentrale Figur ist, was bedeutet das dann? Das bedeutet dann, dass im Leib Christi die zentrale Figur wer ist? Hallo, habt ihr zu viele Kohlenhydrate gegessen? Schlaft ihr? Hört zu, ich wiederhole die Frage. Ihr dürft nicht auf meine Frau hören. Meine Frau sagt immer, wenn der Reinhard eine Frage stellt, nicht antworten. Das ist eine Trickfrage. Das ist keine Trickfrage, das ist eine ehrliche Frage jetzt, okay? Wenn Jesus die zentrale Figur des neuen Bundes ist und Jesus das Haupt der Gemeinde ist, wer muss dann die zentrale Figur der Gemeinde sein? Dankeschön, war doch nicht so schwierig, oder? Das heißt, Die zentrale Figur des Leibes Christus darf nicht das Programm sein, darf auch nicht der Missionsauftrag sein, darf auch niemals sein das, was wir tun müssen, sondern muss die gleiche Person bleiben, die die zentrale Figur des Neuen Bundes ist. Und die heißt Jesus. Wisst ihr, als der Herr mir gezeigt hat im Jahr 1997, ich saß auf meinem Bett und ich las ein Buch, das mich gepackt hat, ein prophetisches Buch. Und da hat mich eine Aussage so ergriffen von diesem Buch, aber so ergriffen. Und ich weiß zwar die wortwörtliche Aussage nicht mehr, aber in dieser Aussage ging es im Großen und Ganzen, im Grunde genommen, ging es darum, dass Jesus rausgenommen wurde als Zentrum von seiner Gemeinde. Und er wurde ersetzt durch Programme, andere Menschen, Liturgie, Leiter, was weiß ich was alles, Hierarchie. Ich kann mich erinnern, ich saß damals auf meinem Bett und ich heulte und ich heulte und ich heulte und ich heulte. Ich spürte diesen tiefen Schmerz, weißt du, um Himmels Willen, er, um den es eigentlich geht, wurde rausgenommen aus dem Zentrum der Gemeinde. Wie muss das dem Vater wehtun? Und damals habe ich zum Herrn ein Gebet gebetet und ich habe damals zum Herrn gesagt, Herr Jesus, wenn du mich für würdig erachten solltest, ich hätte eine Bitte an dich. 97 war das, 26 Jahren. Ich hätte eine Bitte an dich, Herr. Bitte irgendwann in meinem Leben, bevor ich diese Erde verlasse, erlaube es mir, dass ich Jesus wieder zurück hineinbringe in deine Gemeinde als das Zentrum. Und wisst ihr, in den letzten Jahren ist es mir so klarer und klarer und klarer und klarer geworden, dass ich kann mir nicht vorstellen, bis an das Ende meines Lebens irgendetwas anderes zu predigen als Jesus und Jesus und Jesus und Jesus als das Zentrum von allem. Und genau hier müssen wir ansetzen. Wenn wir wirklich Gemeinde im Neuen Bund sein wollen, dann kann es um nichts anderes mehr gehen, weder in unseren Treffen, noch in unserem Denken, noch in unserem Handeln, noch in unseren Finanzen, sondern nur darum, dass er das Haupt sich ausdrücken darf durch uns. Und wenn er, das Haupt Jesus, sich nicht durch jedes einzelne Glied ausdrücken kann, sind wir kein funktionierender Leib. Das ist genauso, als ob von meinem Haupt die Impulse ausgehen zu einem gewissen Körperteil, aber gewisse Körperteile können sich nicht ausdrücken. Stell dir mal vor, der Paulus bringt uns ein klares Bild, er zeichnet uns ein wunderbares Bild in 1. Korinther 12, wie die Gemeinde als Leib funktioniert. Und Paulus zeichnet uns ein Bild, dass jedes Glied gleiche Wertigkeit hat. Stell dir mal vor, wenn wir zusammenkommen würden und wenn jeder, bevor er hinkommt, zu dem Punkt, wo immer wir uns treffen, es muss ja zum Lebensstil werden. In der ersten Gemeinde war es ja nicht so, Mittwoch um 19.30 Uhr treffen wir uns im Haus von Gaius. Es ist 17 Uhr, 2,5 Stunden haben wir noch. Okay. Ich werde mal jetzt schnell in einen geistlichen Gemeindemode switchen und werde jetzt anfangen mal zu beten, was kann ich eigentlich heute Abend mitteilen in dieser Zusammenkunft. Nicht nur, dass wir das hier gar nicht tun, weil uns wird ja gar nicht erlaubt, was mitzuteilen, weil der, was oben steht, der muss ja mitteilen. Und die anderen müssen ja zuhören. Ich tue das jetzt das ja auch so, aber das ist ja keine Gemeindezusammenkunft. Aber stell dir mal vor, auch die, die versucht haben oder die dabei sind, einen Shift zu machen und immer näher hinzukommen zu dem Punkt, wo wir wirklich als Gemeinde funktionieren, die Tatsache ist, wir leben von Montag in der Früh bis Montag in der Früh im Ich-Modus. Die guten geistlichen Christen, die nehmen sich dann von 6 Uhr früh bis 7.30 Uhr in der Früh den Ich- und Jesus-Modus. Meine stille Zeit. Stör mich nicht in meiner Zeit mit dem Herrn. Hey, meine Stille. Kinder, ruhig. Papa muss die Bibel lesen, Mama muss die Bibel lesen. Meine Zeit mit meinem Jesus. Im Grunde genommen, wir haben alles in unserem Leben mich und mein gemacht. Wenn in Wirklichkeit nichts mich und mein ist, sondern alles geht um ihn. Jetzt stell dir vor, was wäre es, wenn wir es schaffen, dass wir dem Heiligen Geist die Erlaubnis geben, uns so radikal zu verändern, dass das Ich nicht mehr leben darf und alles, was ich tue, hat zwei ganz einfache Motive und Beweggründe. Jesus zu verherrlichen und meinen Bruder aufzubauen. Oh. Plötzlich ist Gemeinde ja nicht mehr so kompliziert. Plötzlich spielt es keine Rolle mehr, wo ich mich wann mit wem treffe, denn in dem Augenblick, wo es ein Lebensstil von mir geworden ist, dass in allem meinem Tun und Denken und Handeln geht es immer darum, dass Jesus verherrlicht wird und mein Bruder auferbaut wird, plötzlich bringt uns das zu einem Punkt, wo wir als Leib ein funktionierender Leib werden, der Jesus Christus ausdrückt. Meine lieben Freunde, ich sage euch, wir haben in den letzten 2 Jahren, vielleicht 3 Jahren, wenn ich euch sagen könnte, was wir bei uns in Brasilien erlebt haben, ohne geordnete, regelmäßige, organisierte Zusammenkünfte, was wir erlebt haben, von wie der Leib Christi sich ausdrückt, wir erleben einen, wie sagt man da, in Englisch, a glimpse. Wir erleben einen Hauch von dem, was wahre Gemeinde wirklich sein soll. Ein Mann rief mich an und sagte, Reinhard, darf ich dich besuchen kommen? Ich bin heute gerade in Sao Paulo, lebte 1,5 Stunden Flugzeug weg. Ich bin heute gerade in Sao Paulo und ich würde dich gerne am Nachmittag besuchen kommen. Ich kannte ihn als Pastor einer anderen Gemeinde. Mein Terminkalender ließ keinen Spielraum zu an diesem Tag. Wir hatten Termine, die vorausgeplant waren, lange voraus. Aber plötzlich spürte ich intuitiv, so wisst ihr hier, im Bauch, den spüre ich jetzt leider auch, weil ich zu viel Krapfen gegessen habe. Aber das war ein anderes Spüren. Ich habe heute extra gedacht, ich esse ganz wenig zu Mittag, gefrühstückt habe ich nicht, esse wenig Mittag, damit ich mich beim Predigen schon frei fühle, habe ich ganz wenig zu Mittag gegessen und dann bringt mir die Andrea die Krapfen noch. Aber ich hatte plötzlich so dieses Gefühl im Bauch, weißt du, lass alles stehen, alles stehen, alles liegen und stehen lassen. Er kam zu mir ins Hause, wir saßen auf der Couch, wir plauderten, er schaute auf meine Bar und sagte, du hast einen Blue Label Whisky, den wollte ich immer schon mal probieren. Ich sagte, ja, habe ich geschenkt bekommen, möchtest du den Stamperl? Oh ja, sehr gerne. Wir plauderten, wir redeten, wir unterhielten uns und plötzlich sagt der Geist Gottes, hol alle schnell zusammen im Haus, weil dem geht es gar nicht gut. Lange Geschichte kurz, ich rief ihn, ich klopfte an beim Zimmer von Gracie, die bei uns sagt, Gracie, komm. Ich klopfte an, ich hol die Gläten, glaube ich, war dabei, Daniel, komm runter schnell. Debbie war nicht zu Hause damals, plötzlich sammelten wir uns in diesen Mann, beteten für ihn, prophetische Worte flossen, er wurde völlig freigesetzt, verändert und fand hinten nachher raus, er hatte seinen Selbstmord als geplant gehabt, wollte sich das Leben nehmen, hat aber mit keinem Menschen darüber geredet. Heute geht es ihm gut, er dient dem Herrn. Wisst ihr, und wir haben ja so viele Geschichten, die wir erlebt haben, nicht in organisierten Gemeindezusammenkünften, sondern wo der Leib einfach als Leib funktioniert und sich ausdrückt. Warum? Weil es geht nur um Jesus und umeinander. Und die Gemeinde des Neuen Bundes, die wahre Gemeinde, die in der Zukunft auch die Nationen verändern wird, das wird keine Gemeinde sein, die irgendein Mensch strukturiert, organisiert oder zusammengefügt hat, sondern das wird eine Gemeinde sein, die sich dem Prozess hingegeben hat. Es geht ihm um das Haupt, um das Haupt, um das Haupt, um das Haupt. Und da es für das Haupt so wichtig ist, dass meine Brüder geliebt werden, geht es jetzt um meine Brüder und Schwestern auch. Stell dir vor, wenn du dich nie mehr wieder um dein eigenes Wohl kümmern würdest, aber in wahren Gemeindeleben eingegründet würde es dir besser gehen, als es dir heute geht, wo du dich ständig um dich kümmerst. Ich sag das noch einmal, das habe ich zu schnell gesagt, das hat keiner mitbekommen. Stell dir vor, wenn du dich heute hier und dazu entscheiden könntest, ich brauche mich nicht mehr um mein eigenes Wohlergehen zu kümmern. Oh, um Himmels Willen, das darf man ja heute gar nicht sagen, weil die Psychologie sagt ja, dass das alles so falsch ist. Und. Wir haben ja den Menschen das Zentrum des Lebens gestellt, darum geht es uns ja so schlecht. Es geht uns ja gar nicht so schlecht aufgrund von Covid und Politik und weil andere alles zu uns angetan haben. Hör zu, Jesus kam zu den eigenen, die eigenen nahmen ihn nicht auf. Jesus erlitt mehr Ablehnung, als du es je erleben kannst und es ging ihm gut dabei. Der Grund, warum es heute nicht so gut geht, ist nicht, weil andere uns irgendetwas angetan haben. Der Grund, warum es uns heute nicht gut geht, ist, weil wir nicht aufhören, um uns selbst sich zu drehen. Ich sage das noch einmal. Der Grund, warum es uns heute und der Gesellschaft heute nicht so gut geht, weil wir uns weigern, uns aufzuhören, uns um uns selbst zu drehen, wenn in Wirklichkeit Christus der Angelpunkt ist, um den wir uns drehen. Wenn wir lernen könnten, stell dir mal vor, du bist Teil eines Leibes Christi mit 10 Gliedern. Nur 10 Glieder, 10 Glieder, so eine kleine Gemeinde, was kann die schon bewirken? Nehmen wir mal an, ein Leib mit 10 Gliedern. Und in diesem Leib mit 10 Gliedern triffst du die Entscheidung, es geht nicht mehr um mich. Es geht um Jesus und es geht um meinen Bruder. Es geht nur mehr um Jesus und um meinen Bruder. Es geht darum, dass er ständig verherrlicht wird und es geht darum, dass mein Bruder ständig aufgebaut wird. Oh Rainer, das wäre ja furchtbar, ich kann nicht. Also wenn ich nicht mehr an mich denken kann, an was soll ich dann sonst noch denken? Ich wüsste ja gar nicht mehr, an was ich denken sollte. Wir sind ja so beschäftigt mit uns selbst, dass wir gar keine Zeit haben mehr an Jesus zu denken. Was wäre, wenn du diese Entscheidung treffen würdest? Und was wäre, wenn jede dieser 10 Glieder desselben Leibes die gleiche Entscheidung treffen würde? Plötzlich kümmern sich 9 um dich. Da geht es dir gleich viel besser, als wenn du dich ständig um dich drehst. Stell dir vor, wir kommen zusammen und jeder hat das Interesse, den anderen aufzubauen und Jesus zu verherrlichen. Weißt du, was geschieht? Jeder geht aufgebaut nach Hause. Aber wir kommen ja, nicht nur wir kommen so nicht zusammen, wir haben ja gar nicht gelernt, so zu leben. Wir haben ja gelernt zu leben, wenn ich dorthin gehe und ich kann das nicht tun, was mir passt, dann will ich da nicht mehr oft hingehen. Ich wollte unbedingt noch was sagen. Ich hatte noch was zu sagen. Die ließen mich nicht sagen, weil alle anderen sagen was. Ich will auch was sagen. Ist es nicht so? Schau mal zu. Im Neuen Bund ist Jesus das Zentrum, also muss in der Gemeinde des Neuen Bundes auch Jesus das Zentrum sein. Und wenn Jesus das Zentrum des Neuen Bundes ist, dann musst du verstehen, dass in dem Augenblick, wo er nicht das Zentrum ist, fällt alles auseinander. Der neue Bund fällt auseinander, ohne Jesus der zentrale Punkt des neuen Bundes zu sein. Und genauso fällt auch der Leib Christi im neuen Bund auseinander, wenn Jesus nicht mehr der zentrale Punkt des Leibes Christus ist. Und was haben wir gemacht? Jesus ist nicht mehr der zentrale Punkt. Aber wir müssen ja uns weiterhin noch treffen und 70 Leute oder 60 Leute oder 80 Leute oder 300 Leute. Nachdem alles auseinanderfällt, wenn das Zentrum rausgenommen wird, Jesus, auseinanderfallen dürfen wir es nicht lassen. Also müssen wir es jetzt an die, wie sagt man da, an die künstliche Beatmungsmaschine hängen. Wir hängen jetzt den Leib Christi an diese künstliche Maschine, an diese lebenserhaltende Maschine. Und dann schauen wir, dass wir den besten Lobpreisleiter haben. Dann schauen wir, dass unser Pastor ähnlich so predigt, dass wir es predigen wollen, gehört haben wollen. Dann schauen wir, dass das Programm so ist, wie es uns passt. Und der Pastor stresst sich von morgen bis abend, weil der weiß ganz genau, wenn der den Stecker rauszieht, fällt alles auseinander. Es ist so. Ich habe eine Statistik hier in meinem iPad aufgeschrieben. Jedes Monat geben 1500 Pastoren in den Vereinigten Staaten von Amerika ihren Dienst auf. Die Scheidungsrate unter Pastoren in den Vereinigten Staaten ist 50%. Haltet euch fest in eurem Sessel. Ich sage euch jetzt noch was. Haltet euch gut fest. Ich kann das erst sagen, wenn sich alle gut festhalten. Okay, gut festhalten. Na, einige halten sich nicht, dann kann ich es nicht sagen. Okay, muss ich was anderes lernen. Beim Sessel, ganz festhalten. Okay. Statistik, ich kann nicht die Quelle zitieren. Laut Statistik begehen 40% aller Pastoren in evangelikalen Freikirchen in Amerika Ehebruch. 40% aller Männer, die wir auf dem Podest gehoben haben, denen wir nachfolgen und auf denen wir Druck legen, das zu tun, damit unser Werkel weiterlaufen kann, begehen Ehebruch. Ein Pastor saß bei mir zu Hause auf der Couch vor 2 Jahren und flehte mich an. Flehte mich an, seinen Dienst zu übernehmen. Und ich sagte, nein. Er hat gesagt, Rainer, bitte übernimm meinen Dienst. Alle lieben dich, alle schätzen dich, alle mögen dich. Bitte übernimm diesen Dienst. Ich habe gesagt, nein. Habe gesagt, das, was du tust, ergibt keinen Sinn für mich. Das, was du lebst, ergibt auch keinen Sinn. Das, was du Gemeinde nennst, nenne ich nicht Gemeinde. Nein. Er hatte einen Dienst, wo er 132 Pastoren und ihre Gemeinden beaufsichtigte. Ich hätte über Nacht, hätte ich ein apostolischer Leiter von einem Netzwerk mit 132 Gemeinden sein können. Ich sagte zu ihm, nein, es gibt keinen Sinn. Dann sagt er mir Folgendes. Ich habe zu ihm gesagt, hör zu, mein lieber Freund. Dein Leben fällt auseinander. Deine Ehe ist kaputt. Alles, was du machst, ist in Wirklichkeit nur mehr gute Miene zu bösem Spiel. Ich habe gesagt, ich mache dir ein Angebot. Du lässt alles, du sperrst alles zu, lässt alles sausen und ich bezahle dir 1 Jahr lang ein gutes monatliches Gehalt, dass du gut davon leben kannst und dich und deine Frau versorgen kannst, wenn du mir versprichst, dieses Jahr dazu verwenden, dein eigenes Leben wieder in den Griff zu bekommen. Seine Frau war sauer auf mich und sagte, Pastor Reinhard, willst du den Dienst meines Mannes zerstören? Ich habe gesagt, welchen Dienst? Ehe kaputt? Familie kaputt? Welchen Dienst? Da gibt es eh nichts mehr. Und dann sagte er zu mir, aber weißt du, Reinhard, wenn ich jetzt das alles aufgebe und da weggehe raus, dann fällt das alles auseinander. Diese 132 Pastoren, die werden alle kollabieren. Und ich blickte in die Augen und sagte, du sagst mir soeben, dass diese 132 Männer heute nur im Dienst des Pastoren stehen, weil du sie erhaltest, geistlich und seelisch. Und wenn du weg bist, fallen die... Jetzt gibt es tausende Menschen, die diese 132 Männer nachfolgen, die nicht einmal ihr eigenes Leben im Griff haben. Ich habe gesagt, siehst du nicht, wie absurd diese Sache ist? Und wenn du die Statistik heute anschaust, was in dem, was wir Gemeinde nennen, vorgeht, dann ist es eigentlich so erschreckend, dass wir Alarmzeit ist eigentlich aufzuwachen. Es ist höchste Zeit aufzuwachen und zu verstehen, der Leib Christi ist eine Gruppe von Menschen, die Glieder sind, die Jesus zusammengefügt haben, wo sich keiner mehr um sich selbst dreht, sondern wo das Zentrum und der Fokus im Denken, im Handeln, im Wandel, im Geld, in Zeit, in allem Jesus heißt und wo es darum geht, den Bruder aufzubauen. Eigentlich könnten wir nach Hause gehen und das Seminar schließen. Wir wissen jetzt, wie die Leib Christi im Neuen Bund ausschaut. Wenn du dich nicht voll um Jesus drehst und wenn es in deinem Leben nicht darum geht, deinen Bruder aufrichtig zu lieben, bedingungslos zu lieben und ihn aufzubauen, dann wirst du niemals Leib Christi erleben und auch niemals Gemeinde im Neuen Bund erleben. Schauen wir uns jetzt mal an einige Dinge, die ich einfach möchte hier, dass wir sie so darüber nachdenken. Wenn die Gemeinde tatsächlich der Leib Christi ist, dann heißt das auch, dass der Leib Christi durch die DNA Christi ausgezeichnet ist und nicht einfach durch irgendetwas anderes. Das heißt, der Leib Christi, der muss die DNA Jesus widerspiegeln. Wisst ihr, ich kann mich erinnern, ich muss aufpassen, was ich jetzt sage, das ist ja also Video aufgezeichnet. Und ihr deutschsprachigen Leute, wisst ihr, in Brasilien ist das viel einfacher. Da sagst heute was, morgen haben die das schon wieder vergessen. Aber, also, Ich bin schon am Hadern. Ich bin etwas, bin ich schon noch am Hadern mit dem Herrn, ob es wirklich sein Wille ist, dass ich wieder im deutschsprachigen da lebe. Weil, wisst ihr, wo immer auf der Welt ich hinkomme, da, du hast gesagt, in dieser Predigt, Minute 3,17, Serie 25 von dieser Serie, hast du gesagt, und dann in 5,25, 5 Minuten 25 Sekunden, hast du aber das gesagt, und der Widerspruch kam aber erst in Minute 9, Vers 13. Ich denke mir, um Gottes Willen, das kann ich an mich nicht alles mehr erinnern, was ich alles gesagt haben sollte dort. Und da muss man gut aufpassen bei euch, weil alles, was gesagt wird, wird gegen einen verwendet hier bei uns im deutschsprachigen Bereich. Aber ich habe euch trotzdem gern. Aber wisst ihr, denkt mal daran, wenn es der Leib Christi ist, das bedeutet dann auch, dass dieser Leib muss die DNA Christi haben. Denk mal daran. Ist es nicht wirklich die Grundsatzfrage eines jeden Christen, der sich nicht mehr wohlfühlt im traditionellen Gemeindeleben? Und ich bin auch, Leute sagen mir immer, Reinhard, in der Gemeinde geht das in der Gemeinde, das in der Gemeinde, das in der Gemeinde, das soll ich gehen. Ich sage den Leuten immer, hör zu, wie kannst du mich diese Frage stellen? Wenn es mir diese Frage stellen, wenn Jesus zum Leib hinzufügt, dann musst du das mit Jesus aushandeln, nicht mit mir. Ich meine, ich bin nicht Haupt der Gemeinde, ich kann dir nicht sagen, was du tun sollst. Das muss jeder für sich mit Jesus selbst ausschnapsen. Aber weißt du, denk einmal daran, wenn die DNA Jesus im Leib sein muss, was bedeutet das? Dann müssen wir uns viel mehr Zeit nehmen dafür, Jesus gut kennenzulernen. Die meisten Christen kennen ja Jesus gar nicht. Die wissen gerade einmal, wie man ihn buchstabiert. J-E-S-U-S. Aber viel mehr wissen sie von ihm gar nicht. Die kennen Jesus als eine religiöse Figur, aber die haben Jesus nie wirklich erfasst. Und wisst ihr, warum sie Jesus nicht wirklich erfasst haben? Und jetzt komme ich zu einem Punkt, den ich eigentlich schon seit Monaten machen wollte und nirgends gemacht habe, weil ich mich nicht gewagt habe. Nur auf meiner Schule mache ich den ständig. Auf meiner Schule, da sage ich alles, was ich sagen will. Da wird nichts aufgezeichnet, da ist Videoverbot, da ist Handyverbot. Ja. Da sage ich Sachen, einige von euch, die auf meine Schule kommt, haltet euch fest an, schnallt euch an. Ich sage euch, da geht es ganz anders zu. Auf jeden Fall. Das will ich eigentlich schon sehr lange sagen, aber jetzt sage ich es doch mal auch öffentlich auf Kamera aufgenommen. Wisst ihr, was eines der größten Probleme ist, die wir heute haben in der Gemeinde Jesu Christi? Nach meinem persönlichen Verständnis, dass wir das falsche Evangelium gepredigt bekommen haben. Und da wir das falsche Evangelium gepredigt bekommen haben, sind wir auch schon falsch zum Leib hinzugefügt worden. Wer von euch in diesem Raum hat sich bekehrt, weil dir jemand ein Übergabegebet vorgesprochen hat, das du nachgesprochen hast? Heb mal deine Hand. Okay, ihr müsst euch jetzt alle neu bekehren. Denk mal, was wurde uns gesagt? Wie begann unser Gemeindeleben? Im Grunde genommen begann das Gemeindeleben fast aller Christen so. Irgendwann hat mir irgendjemand das Evangelium gepredigt, das in der Regel falsch war. Nachdem ich dieses Evangelium gehört habe und ich gemerkt habe, okay, ich brauche da was, manche haben dann unter Druck das getan, andere nicht unter Druck, manche aus innerer Überzeugung, manche aus weniger innerer Überzeugung, aber irgendwann hat jeder das gemacht, fast jeder das gemacht. Okay, wir beten ein Gebet irgendeinem anderen nach, das wir dann auch gebetet haben, ha, jetzt komme ich in den Himmel. Seht ihr, jetzt komme ich in den Himmel, es geht wieder um mich. In Wirklichkeit gibt es Jesus als persönlichen Erretter nichts in der Bibel. Hast du das gewusst? Diesen meinen Jesus für mich persönlich, den gibt es nicht. Christentum war von Anfang an, von Anfang an war Christentum, und das hat auch das Wort Ekklesia in ihrem Ursprung, Christentum war immer etwas Kooperatives, etwas Gemeinsames, heraus aus dem System der Welt, hinein in den Leib Christi. Das war von Anfang an klar für die. Darum niemand brauchte denen sagen, hey, verkauf alles und teils mit allen. Niemand brauchte denen sagen, versammelt euch ständig in den Häusern. Niemand brauchte denen sagen, teilt miteinander. Niemand brauchte denen sagen, brecht das Brot miteinander. Das war von Anfang an eine klare Sache, dass das Christenleben und das Gemeindeleben eine kooperative Sache ist und keine individuelle Sache. Und genau hier ist der Punkt. Wir haben Jesus als persönlichen Erretter gepredigt. Wir haben Jesus als mich und meinen Heiland erlebt, der ich und mein Leben etwas besser macht. Und es hat sich alles von Anfang an um mich gedreht. Aber schau mal, was die Bibel sagt. Schau dir mal diesen Bibelvers an. Der ist eigentlich so klar, er kann ja gar nicht klarer sein. Im Römer Kapitel 10, und im Vers 9. Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als Erretter bekennst, hat jemand die Bibel? Lest mit mir und sagt mir, wenn ich falsch lese, okay? Wenn ich irgendwas falsch lese, sofort laut schreien oder mit der Hand schütteln oder irgendwas tun. Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als Erretter bekennst, wer hat falsch gesagt? Warum ist das falsch? Sag, du kannst mit mir reden. Weil es nicht so steht. Ja, wie steht es denn? Noch einmal. Denn wenn du mit deinem Mund den Jesus als Erretter bekennst, richtig oder falsch? Falsch! Darum sage ich euch ja, uns wurde das falsche Evangelium gepredigt. Und da uns das falsche Evangelium gepredigt wurde, haben wir das Christenleben schon falsch begonnen und haben wir das Gemeindeleben auch schon falsch begonnen. Schau, was hier steht. Und wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst, nicht den Herrn Jesus. Das griechische Wort ist Kyrios. Das griechische Wort ist Kyrios. Das heißt, das wahre Evangelium ist ein Besitzwechsel. Ein Besitzwechsel weg von dir als Besitzer deines Lebens hin zu Jesus als neuer Besitzer deines Lebens. Und die erste Gemeinde, die wurde genau so geboren. Die erste Gemeinde, die wurde in keine Institution hineingeboren. Die erste Gemeinde, die wurde so geboren. Bis jetzt warst du der Herr deines Lebens. Wenn du wirklich mit Gott in Verbindung treten willst, kannst du Jesus nicht als Zusatzprodukt in dein Herz einladen? Haben wir das nicht gesagt? Lade doch Jesus in dein Herz ein. Dann geht es dir besser. Ach du Armer, es geht dir so schlecht. Lade einfach Jesus in dein Herz ein. Denn der Jesus streichelt dich ein bisschen, der macht dir das besser. Die Schulden hat er dir schon abbezahlt am Kreuz. Für die Krankheiten hat er auch schon bezahlt. Lade ihn einfach ein. Und was haben wir dann? 30 Jahre sind wir Christen und es geht uns noch genauso beschissen wie vorher und oft noch beschissener, weil jetzt kommt die religiöse Död auch noch dazu. Was wäre, wenn wir unser Christenleben genauso beginnen? Bekehrung bedeutet Besitzerwechsel. Ab sofort sitzt nicht ich mehr am Thron meines Lebens, sondern die Person, die heißt Jesus Christus, sitzt ab sofort am Thron meines Lebens. Und ich gebe alles, was ich bin, dieser Person Jesus Christus hin. Stell dir vor, du bekehrst dich so und kommst in eine Gemeinde, wo jeder dieses gleiche Denken hat. Es geht um Jesus als den Herrn. Dann haben wir von Anfang an eine Gemeinde, die Jesus als den Herrn ausdrückt. Da braucht niemand mehr predigen, liebt einander. Wisst ihr, die ganzen Briefe, die Paulus geschrieben hat, um dieses Gemeindechaos zu korrigieren, die hat er nicht am Anfang geschrieben. Am Anfang hat alles gepasst. Erst nachdem sich diese ganze eingeschlichen haben, das Selbstsüchtige und die sexuelle Unzucht und die Eigennützigkeit und all diese Dinge, hat Paulus dann diese Briefe geschrieben, um zu korrigieren, wie falsch sie eigentlich das Gemeindeleben in Wirklichkeit leben. Und dann hat er ihnen eben gezeigt, hey, wir sind ein Leib, wir können so nicht leben. Und ich bin überzeugt davon, dass ein Grund, warum Gemeinde im Neuen Bund heute so schlecht funktioniert, weil es diesen Herrschaftswechsel im Leben der wenigsten Christen gegeben hat. Die meisten Christen wollen am Ende des Lebens ja genau das getan haben, was sie sich erträumt haben zu tun. Stell dir mal vor. Aber was wäre, wenn du erkennen würdest, dass Erfolg am Ende deines Lebens hat nichts damit zu tun, ob du deine Träume verwirklicht hast, sondern Erfolg am Ende deines Lebens hat damit zu tun, ob du das getan hast, wofür Jesus dich auf diese Erde gesetzt hat. Und das ist in Liebe auszudrücken, was er für die Menschen hat. Im Grunde genommen ist das alles so simpel. Gemeindeleben ist simpel. Aber weil wir uns selbst zum Zentrum der Gemeinde gemacht haben, wurde es so kompliziert. Und ich bin überzeugt davon, dass Jesus dabei ist, eine Gemeinde zu bauen, dass er dabei ist, einen Leib zu formen, der erkannt hat, es geht nur um ihn. Wisst ihr, als ich das begriffen habe, ich weiß nicht, ich habe es ja immer noch nicht begriffen, aber ich begreife jeden Tag ein bisschen mehr. Aber das, was ich halt begriffen habe, so vor, ich weiß nicht, 10 Jahren in etwa, habe ich angefangen, ein bisschen mehr ist es her, 2006, 2007, haben sich diese Dinge angefangen, mehr und mehr und mehr zu formen. Als ich das so wirklich mehr und mehr begonnen habe zu begreifen, da habe ich aufgehört, die Bibel so zu lesen, wie ich sie immer gelesen habe. Und ich liebe es, die Bibel zu studieren. Zu studieren ist eine Sache. Aber wisst ihr, ich lese die Bibel heute mit ganz anderen Augen, wie ich sie mein ganzes Christenleben lang gelesen habe. Ich verbringe eigentlich den größten Zeit meiner eigenen persönlichen Zeit mit dem Herrn, seit ich weiß nicht wie viele Jahre, nur davon, auf Jesus zu starren und von ihm zu lernen. Wie hat er es uns vorgelebt? Wie hat er es uns gezeigt zu leben? Was war das Model, das er uns hinterlassen hat? Und wenn wir uns etwas weniger Gedanken machen würden, um die perfekte Theologie und noch mehr Erkenntnisse, noch mehr das und das und das endlich kapiert zu haben, und wenn wir uns in unserer stillen Zeit nehmen würden, die Evangelien mal durchzulesen und Ruhe mit dem Heiligen Geist durchzumeditieren und zu sagen, Herr Jesus, ich mache mir jetzt einmal nicht so viele Gedanken um die Worte, die du drin sagst. Ich schaue mir mal an, wie du gezeigt hast, wie man leben muss. Und das ist jetzt mein Lebensmotto, so leben zu lernen, wie du es uns gezeigt hast, zu leben. Dann alleine würden wir uns schon als Gemeinde formen, die viel mehr Sinn ergibt, als sie heute hat. Und wisst ihr, und darum, wir müssen einfach immer wieder zurück zu dem Punkt. Im neuen Bund ist Jesus das Haupt und daher auch Jesus das Zentrum der wahren Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde im neuen Bund, die drückt die DNA Jesu Christi aus. Und wenn du schaust, wie Jesus umgegangen ist mit Ablehnung, wenn du schaust, wie Jesus umgegangen ist mit Widerstand, wenn du schaust, wie Jesus umgegangen ist mit Leuten, die ihn nicht mochten, wenn du schaust, wie Jesus umgegangen ist mit Leuten, die ihn auf die Position heben wollen, ha, jetzt machen wir dich zum König, Jesus sagt, ja, dann bin ich jetzt schon weg, danke, brauche ich nicht mehr. Schau dir das Leben Jesus an. Nachdem er das Haupt der Gemeinde ist, muss er das Zentrum der Gemeinde bleiben und muss es in der Gemeinde nur um ihn gehen. Hört zu, alle von euch, die ihr euch in Häusern trefft oder auch nicht in Häusern trefft, alle von euch, die ihr, wo immer ihr auch hingeht und wie immer ihr euer Gemeindeleben auslebt und dass ihr das macht, das müsst ihr für euch wissen, macht nur mal eins. Tu mir den Gefallen, wenn du mir das so tun möchtest, und geh von diesem Seminar jetzt nach Hause und sag, ab sofort, wenn ich an Gemeinde denke, denke ich an nichts mehr als an Jesus. Nur mehr an ihn. Nur mehr an ihn. Er lebt in meinem Bruder, er lebt in meiner Schwester. Mein Bruder, meine Schwester ist Teil meines Geliebten. Jesus, sie sind Teil vom selben Leib. Und es geht um nichts mehr, was ich haben will, was ich erkennen will, was ich begreifen will. Es geht nur mehr um Jesus. Nur mehr um Jesus. Wenn du es in deinem Herzen ergreifen kannst, dass es, wenn es Gemeinde betrifft, geht es prinzipiell und primär darum, dass Jesus Christus sich ausdrücken kann. Und hör auf damit zu sagen, aber er drückt sich gar nicht durch den aus, weil der glaubt noch an den alten Bund. Sondern triff du mal die Entscheidung und sag, für mich hat ab sofort Gemeinde eines als Wesentliches, Jesus muss sich durch mich ausdrücken können. Punkt, fertig, aus. Und wenn du anfängst, Gemeinde so zu sehen, dass ich ein Glied eines Leibes bin, wodurch Jesus sich ausdrücken will, und das fängt einmal bei mir individuell an, dann wirst du sehen, wie schnell du Teil sein wirst eines wahren Leibes Jesus Christus. Weil die Leute, die werden dem nachahmen, was du tust und nicht dem, was du sagst. Du kannst hingehen in dein Gemeindegrüppchen und du kannst ihnen von in der Früh bis am Abend sagen, was sie alles tun müssen, damit sie eine gute Gemeinde im neuen Bund sind. Ich sagte, das bringt nicht so viel. Aber wenn du einfach lebst einmal, dass Jesus das Um und Auf ist, das Zentrum ist und Jesus durch dich sich ausdrückt, deinen anderen Geschwistern gegenüber, ich werde dir sagen, deine Geschwister, die werden erkennen, der hat was, was ich nicht habe. der lebt was, was ich nicht lebe. Genau das will ich. Und wisst ihr, im Grunde genommen sehnt sich alle unser Herzen danach, dass wir wegkommen von diesem Ich, mir, meiner, mich Leben und hinkommen zu er und er und er und er und er. Darum, es gibt in der Gemeinde keine Einheit, außer die Einheit ist das Haupt. Und wenn das Haupt die Einheit ist, weil das Haupt das Zentrum ist, dann haben wir wahrhaftige Einheit. Ich bin ja nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Ich bin ja schon ein paar Jahrzehnte nicht nur auf dieser Welt, sondern ich bin ja ein paar Jahrzehnte schon diene ich unserem geliebten Herrn. Und ich habe ja alles schon gesehen, was man sich vorstellen kann auf dieser Welt. Und ich möchte dir eines sagen, alle diese Anstrengungen und diese Bemühungen, Einheit im Leib Christi zu haben, ich habe noch keine einzige gesehen, die wirklich gewirkt hat. Nie. Wenn es dann ans in Österreich ist, jetzt muss ich kurz Österreichisch reden, wie wir so sagen, wenn es dann ans Eingemachte geht, weißt du, wenn es dann so wirklich in die Krise geht, dann steht die Einheit nicht mehr. Die Einheit, die wir haben, weil wir alle das Gleiche glauben, die funktioniert nicht mehr, wenn ich plötzlich eine neue Erkenntnis habe. Stell dir vor, wir glauben alle in den neuen Bund. Ich bin Teil der Gemeinde des neuen Bundes. Ah, wir treffen uns in Häusern, weil wir sind eine neue Bundgemeinde. Und plötzlich hat ein Glied eine andere Erkenntnis, die du nicht teilst. Ah, wir haben uns wieder getrennt, weil das passt nicht mehr. Was wäre es aber, wenn das Haupt Jesus Christus der zentrale Punkt unserer Einheit ist, dann kann ich dich stehen lassen in deiner Erkenntnis. Dann kannst du Dinge glauben, die ich nicht glaube. Wir haben trotzdem noch die gleiche Einheit. Hör zu, weißt du, warum ich in Einheit lebe mit den Leuten in meinem Haus? Weil wir alle das gleiche Haupt lieben und das heißt Jesus. Und das ist das Herrliche an der wahren Gemeinde im Neuen Bund. Da die Einheit der Gemeinde nichts zu tun hat mit gemeinsamer Lehre oder das gleiche Glauben oder die gleiche Erkenntnis haben, denn unsere Erkenntnis ist ja alles Stückwerk, sondern die wahre Einheit in der Gemeinde im Neuen Bund hat nur einen einzigen zentralen Punkt, der Einheit bringt, und dieser Punkt heißt Jesus Christus, diese Person. Du liebst den gleichen Jesus, wie ich liebe, wir beide lieben den gleichen Jesus. Es geht nicht mehr um mich, es geht um ihn, daher können wir in Einheit leben. Ich habe einen geistigen Sohn, den einige von euch vielleicht schon im Internet gesehen haben, den Matthäus. Wunderbarer, wunderbarer, wunderbarer geistlicher Sohn, den ich liebe und wirklich liebe und auch mag. Wir haben sehr enge und herzliche Beziehungen. Und der Matthäus ist ein Mitgründungsmitglied unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Und da habe ich einen Bereich gelehrt und da habe ich ganz genau gewusst, dass Matthäus nicht übereinstimmt. Er hat die Schule schon abgeschlossen gehabt, er kam dann als Mitarbeiter. Und ich habe gewusst, er stimmt nicht mit dem überein, was ich erlebe und lehre. Und ich habe gesagt, Matthäus, komm hier mal her. Ich habe ihn nach vorne geholt, habe gesagt, Matthäus, ich möchte jetzt, dass du diesen Teil lehrst. Und Matthäus hat circa eine halbe Stunde lang konträr gelehrt zu dem, was in meinen Unterlagen stand, die ich ausgearbeitet habe, und was ich auch meinen Schülern lehre. Konträr. Und dann schaute er mich an und sagte, Dad, ich weiß, du stimmst mit dem nicht überein, oder? Ich habe gesagt, nein, aber war wirklich toll. Toll, tolle, tolle, interessante Sichtweise dieser Bibelstellen. Hut ab, hast du wirklich gut gelehrt. Und wisst ihr, und unsere Schüler waren schockiert. Wie können wir einander ehren? Wie können wir einander lieben? Wie können wir einander in die Arme legen? Wie kann der Vater stolz sein auf seinen Sohn und der Sohn seinen Vater ehren, obwohl wir nicht einmal dasselbe Glauben über die gleiche Bibel stellen? Das ist der Leib Christi der Zukunft, wo die Einheit nicht basiert auf Erkenntnis, sondern wo die Einheit basiert auf wen? Darum, nimm Jesus als das Haupt raus, als Zentrum der Gemeinde des Neuen Bundes, und du hast eine Ansammlung von Christen, die sich halt treffen, weil sie Christen treffen müssen. Bring Jesus zurück hinein als das Haupt, zu dem alle hinwachsen. Denk mal, sagt uns die Bibel nicht in Epheser, dass wir alle hinwachsen sollen zum? Zu wem sollen wir alle hinwachsen? Stell dir vor, wenn wir alle zum Haupt hinwachsen, je mehr wir zum Haupt hingewachsen sind, desto mehr werden wir auch eins sein. Und unterwegs zu diesem Wachstum hin zum Haupt, da gibt es eben verschiedene Dinge, die wir im Anderen sehen. Das Ziel ist was? Jesus. Kein Programm, keine Treffen, nicht wann, nicht wo, nicht wie, nicht um welche Uhrzeit, nicht wer was singt, nicht wer was betet. Alle diese Dinge sind alle wunderbar, aber mach die niemals zu dem, die Gemeinde ausmacht. Das ist ein Ausdruck der Gemeinde, das ist nicht die Gemeinde. Der Ausdruck der Gemeinde ist vielfältig, aber die Gemeinde im Neuen Bundes ist eine Gruppe von Menschen, die völlig innerlich in Harmonie miteinander verbunden und verknüpft sind, weil alle dasselbe Haupt haben, der Leiter der Gemeinde ist. Das war's.